Dialoge, Seite 80. Nimm für einen Augenblick an, dass ich die verschiedenen moralischen und materiellen Hilfsmittel, die ich dir nannte, zur Verfügung hätte und nenne mir jetzt irgendein Volk. In deinem Geist der Gesetze betrachtest du es als einen Hauptpunkt, den Charakter einer Nation nicht zu verändern, wenn man ihr die ursprüngliche Kraft erhalten will. Wohlan denn, ich verlange von dir keine 20 Jahre, um den unbändigsten europäischen Charakter vollständig zu verändern. Anmerkung Fleischhauer. Montesquieu wendet nun ein, dass die Anwendung aller dieser Mittel das Vorhandensein einer absoluten Gewalt voraussetzt. Machiavell entgegnet ihm auf Seite 83, dass er die absolute Herrschaft im Wege eines Staatsstreiches erlangen wird. Von der Annahme ausgehend, dass dieser erfolgreich war, setzte er dann, wie folgt fort, der Verfasser der Protokolle gebraucht anstelle des Wortes Staatsstreich den Vergleich vom Stier, der bei den Hörnern zu packen ist. Weiter im Text.